Die Revolutionär in Völker der Welt schätzen den Genossen Kim Il-sung hoch, der den Vaterländischen Befreiungskrieg zum glänzenden Sieg geleitet und sich die unvergänglichen Verdienste um den Kampf gegen den Imperialismus und die USA und die Sache der Befreiung der Menschheit erworben hatte. Der Vorsitzende des brasilianischen Songun-Politik-Studienzentrums, der Chef der Gruppe für Solidarität mit der TVRK, der Vorsitzende der slowenisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der Generalsekretär der KP der Demokratischen Republik Kongo betonten in ihren Glückwunsch-Telegrammen und Briefen zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg, dass Präsident Kim Il-sung ein legendärer Held im 20. Jahrhundert, der die genialen originellen Kampfmethoden geschaffen hatte und ein Heerführer mit eisernen Willen und ein Retter der Nation gewesen war, der den US-Imperialismus zum Untergang verurteilt hatte. Weiter hoben sie hervor, dass Kim Il-sung, der den Vaterländischen Befreiungskrieg siegreich geführt hatte, in den Herzen der nach Souveränität strebenden fortschrittlichen Menschen der Welt als ewige Sonne von Zuse fortleben würde.